Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Heute Abend wird zum 72. Mal im Palais de Festival die Goldene Palme verliehen. Die Entscheidung verkündet die Jury um den mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu. Und wir wollen zurückblicken auf das Festival, auf die 21 Filme im Wettbewerb und auch ein bisschen in die Glaskugel schauen, wer Chancen hat auf Preise. Mit unserer Festival-Queen Anke Lewicke. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. So wie es Thierry Frémaux immer sagt. Bevor wir auf die Leinwände schauen, wollen wir erstmal über den Festival-Moment vielleicht sprechen. Bei Patrick und mir gibt es einen. Wir saßen bei der Premiere von Yao Jenans Wettbewerbsbeitrag im Kino. Die Gäste kamen rein und plötzlich war auf der Leinwand, sahen wir, wie Quentin Tarantino ins Festivalpalais reinmarschierte, sich hinsetzte und dachten wir uns, okay, warum guckt er sich gerade den Film an? Nach 5 Minuten in diesem Gangsterfilm wurde das erste Mal ein Mensch geköpft, der das Blut spritzte. Und es war klar, warum Quentin Tarantino drin saß. Und das war irgendwie ein schöner Moment, weil wir dachten, okay, man guckt einmal, den hat man die eigene Seherfahrung, aber dann hat man gleichzeitig auch immer ein bisschen den Film mit den Augen von Quentin Tarantino geguckt oder versucht, sich vorzustellen, wie er ihn guckt. Anke, jetzt bist du dran. Gut, weil ihr eben über Schlange stehen geredet habt, muss ich sagen, heute Morgen habe ich eine richtig schöne Warteschlange gesehen. Und zwar bin ich am Rathaus vorbei und da waren unheimlich viele Menschen. Da habe ich gefragt, ja, für was stehen Sie denn jetzt an? Und da meinten sie ja für Kinokarten. Und zwar ist es tatsächlich so, Sonntagabend spendiert eben kann sein Bürger und Bürgerinnen einen Eintritt hier in den Palais du Festival. Und dann dürfen die Leute hier auch mal über den roten Teppich gehen. Das fand ich wirklich schön. Das hat mich so beglückt. Dann öffnet sich das Festival endlich mal fürs Publikum, weil sonst kann man hier ja keine Karten kaufen. Man darf eigentlich nicht dabei sein. Und ein anderer Moment war auch viel mit Schlange stehen verbunden und das war die Ehrenpalme für Alain Delon. Da standen ja hier bis draußen im Festivalpalais die Leute und diese Ehrenpalme war ja so ein bisschen umstritten, weil er ja politisch sehr, sehr konservativ ist, weil er sich auch mit MeToo was hat zu Schulden kommen lassen. Aber dann ihn da zu sehen, wie er Ausschnitte aus seinen früheren Film gesehen hat, Rocco und seine Brüder, und dann ging das Licht nach dem Ausschnitt an und ihm liefen die Tränen runter, weil er natürlich sein eigenes Alter, seine eigene Vergänglichkeit gesehen hat. Und dann wurde einem auch noch mal klar, wie schön der Mann einfach gewesen ist. Und er hat dann auch so ein bisschen so erklärt, was sein Geheimnis war, und er hat einfach gesagt, ich war einfach nur immer ich. Und das hätte ihm der Regisseur mitgegeben. Und das stimmt, der hat einfach eine unheimliche physische Präsenz. Und das war einfach toll, das nochmal zu sehen. Wir waren ja auch wir die letzten 10 Tage lang und saßen jeden Tag im Kino, 3 bis 4 Filme täglich. Das war so unser Schnitt. Wir haben den ganzen Wettbewerb gemeinsam geguckt. Und bevor wir jetzt auf die letzten 2, 3 Wettbewerbsfilme zu sprechen kommen, die ihn quasi beschlossen haben, den Wettbewerb, so eine kurze Einordnung. Ich würde schon sagen, dass das ein recht guter Jahrgang war. Ich habe sehr viele tolle Filme gesehen und auch die in meinen Augen zumindest gescheitert sind, sind zum Teil interessant gescheitert. Ja, aber ich habe so ein bisschen noch, man erwartet ja von Cannes immer so das eine Meisterwerk, den Überfliegerfilm, ja. der das Kino neu erfindet, den habe ich in diesem Jahr bisschen vermisst. Aber Patrick und Susanne, ihr habt natürlich recht, es gab unheimlich viele Filme, wo man sich gut drüber unterhalten konnte. Und es gab auch viele kontrovers aufgenommene Filme. Und gerade die beiden französischen Filme, die das Schlusslicht des Wettbewerbs bildeten. Das Schlusslicht wäre auch die Frage, ob sie auch von der Qualität her das Schlusslicht bilden. Wir reden von Sibylle, denke ich mal, ne? Der französischen Regisseurin Justine Triet. Ja, das ist ein Film, da geht es um eine Analytikerin, die sich sehr eng mit einer Schauspielerin verbunden fühlt und eigentlich immer übergriffiger wird, in ihr Leben reingeht. Und die haben so ein spiegelbildliches Verhältnis. Und was mir an diesem Film überhaupt nicht gefallen hat, außer dass er aussieht wie Freitagabend 20.15 Uhr ARD, ist, dass diese Regisseurin ihre Figur gar nicht lieb hat. Also sie hat überhaupt gar keine Empathie für sie, sondern sie setzt sie die ganze Zeit in Situationen, führt sie die ganze Zeit nur vor. Es geht dann auch noch um Film im Film. Also da gibt es dann nochmal eine spiegelbildliche Ebene. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum muss ich mir das jetzt anschauen? Diese Schauspielerin, die das auch noch niemals besonders gut gemacht hat, die Analytikerin gespielt hat. Und was sagt das denn dann? Also ich glaube, es sollte noch so eine Metaebene eingezogen werden, weil diese Analytikerin möchte jetzt einen Roman schreiben und die Figuren in ihrem Leben und ihre Patienten werden dann dafür nur noch benutzt. Und darüber reflektiert der Film dann aber auch gar nicht. Und damit spielt er auch nicht. Das war wirklich mit so das Langweiligste, wie sie, diese Therapeutin, Schriftstellerin spielt. Also kein Schriftsteller liegt im Bett und tippt in seinen Laptop seinen Roman. Was wir vielleicht erwähnen sollten, dass Sandra Hüller, diese deutsche Regisseurin, spielt, die mit dieser Schauspielerin in Stromboli dann noch diesen aus Film dreht. Man hatte das Gefühl, bei Sandra Hüller ist überhaupt gar keine Regisseurin dahinter. Die macht, was sie will und überagiert. So schlecht habe ich Sandra Hüller noch nie gesehen. Schade, ne? Der Film geht wirklich wo sehr ausgetretene Pfade. Hier mit Toni Pfade. Erdmann so dermaßen Furore gemacht hat. Ich würde nur sagen, dass der Film sehr ausgetretene Pfade betritt. Einfach, wir haben das alles schon gesehen, der Therapeut, der die Therapie eigentlich braucht. Also für einen tollen Schlusspunkt hat dieser Film bei mir zumindest nicht gesorgt. Dann sollten wir auch noch über ein anderes Highlight, das ist Ironie, sprechen der vergangenen Tage. Zumindest hat man viel darüber diskutiert, den Skandalfilm des Festivals Maktoub My Love, Intermezzo vom Palmgewinner Abdelatif Kechiche. 4 Stunden lang sollte der Film werden. Am Ende wurde uns eine Version gezeigt, die 3 Stunden und 28 Minuten lang war. Hinterher meinte Kechiche, da hat wirklich eindeutig noch was gefehlt. Wahrscheinlich muss er den doch auch wieder länger machen. Anke? Ja, also es ist eigentlich ein autobiografischer Film und es geht um seine Jugend oder sein Erwachsensein 1994. Der Film spielt fast ausschließlich in einer Disco und er wird merkwürdigerweise von der französischen Presse gefeiert. Die ist ja manchmal distanzlos, wenn es um ihre eigenen Filme geht. Und ich finde diesen Film, also diese Kamera fand ich wirklich schrecklich unmöglich, weil die ganze Zeit werden eben in Großaufnahme Frauendekolletés gezeigt. Es geht die ganze Zeit werden... Ja, Hintern vor allem, Dekolletés, wäre schon eine tolle Abwechslung in den 4 Stunden gewesen. Und, aber es wird nie ein Mann nackt gezeigt, sondern der darf sich dann schamhaft immer, das alles zuhalten. Und ich weiß nicht, ich meine, in Frankreich gibt es natürlich eine besondere Art, Sexualität darzustellen. Es gab auch immer pornografische Autorenfilme, aber an dieser Tradition knüpft der Film überhaupt nicht an. Ich würde Ihnen eigentlich sagen, er ist nicht nur voyeuristisch, sondern es ist auch schon ein obszöner Blick. Auf jeden Fall, würde ich auch unterschreiben. Ja. Ja, auch so unser erster Blick, jetzt bin ich total in der Zusammenfassung dieses 3-Stunden-Films stecken geblieben. Soweit jedenfalls unser erster Blick auf den Wettbewerb in Cannes. Wir werden das alles in der kommenden Stunde nochmal vertiefen, jetzt vielleicht nicht bei Kechiche.